Heute ist der 16. November 2010. Alles Gute zum Geburtstag, Miss Champère. Spelling French style? Chambert? Chambéry. Ah, Miss Chambéry. Alles Gute zum Geburtstag, Miss Chambéry. Thank you. Thank you. Ja.